Kirche, Kafkas Buch, Forderungskies, Kraft, dein Leben so schnell vergeht. Warum konnte ich nicht bei dir sein? Wie immer war ich wieder zu spät. Am gleichen Ort, zur selben Zeit. Ich fange schon an, wieder zu weinen. Ich stand davor, deinen Grab, so viele Bilder gingen durch meinen Kopf. Dein Leben war vorbei, in einer Sekunde, wie per Knopf. Manchmal denk ich an die schöne Zeit, als du noch am Leben warst. Egal wo und wann, wir waren ein Team. Selbst auf dem Fußballplatz, unzerdränglich, sowas gibt es nicht sehr oft. Und schau mich an, ich fall ganz tief in mir rein. Siehst du nicht, ich fühle mich allein. Mann, vergab, warum kannst du nicht bei mir sein? Es tut so weh, wenn ich dir Blumen vor dein Grabstein leg. Innerlich fühlt es keiner, dass mir dein Dasein fehlt. Niemand merkt diesen tiefen Schmerz, dass mich dein Wegsein quält. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was du mir bedeutet hast. Froh zu sein, dass man einen Bruder hat. Du warst einer von denen, die sich nicht sagen lassen, die dafür kämpfen, ihren Traum wahrzumachen. Die Schule hast du so verkackt, trotzdem hast du deinen Führerschein mit Bravour gemacht. Und dann fing es an mit den Sachen, die waren wirklich nicht zum Lachen. Doch du musstest sie machen, ab an Steuer wie bei Need for Speed. Durch die Straßen, ohne dass einer die Gefahr sieht. Immer mit dem Fuß voll aufs Gas, auf die Bremse nur ganz selten, sonst macht es dir gar keinen Spaß. Dann kam der Tag viel zu schnell, vollgetankt durch die Kurve vor dem Baum. Mir wurde gesagt, du kamst nicht raus, du schriest um Hilfe. In diesem Moment verbrannte dein Lebenstraum. Dann kam dein allerletzter Tag auf dieser Welt, alle waren dabei, ich auch. Mann, ich bekomme Gänsehaut. So vielen Leuten sah man es an, wenn man in ihre Gesichter schaut. Mann, du hast uns alle verlassen und würde ich's genauso machen. Du würdest mich hassen, das Leben ging weiter, ich weiß Bescheid. Egal was kommt, du hast deinen Platz in meinem Herzen für die Ewigkeit. Irgendwann verspreche ich dir, werde ich diesen Schmerz besiegen. Bis dahin denk ich an dich, also Chris, Peace und Ruhe in Frieden.